28. Kapitel. Emotionaler Elefant und vernünftiger Reiter. Denkt man besser mit dem Bauch oder dem Kopf? Der Reiter zieht die Zügel an. Werden wir zu besseren Menschen, wenn wir über Moral nachdenken? Das wollte der amerikanische Philosoph Eric Schwitzgebel überprüfen und verglich dazu das Verhalten von Moralphilosophen mit dem von Kollegen, die sich nicht professionell mit Ethik beschäftigen. Das Ergebnis ist auf den ersten Blick ernüchternd. Ethiker spenden weder mehr Blut noch mehr Geld für gute Zwecke, antworten nicht zügiger auf E-Mails und rufen auch ihre Mutter nicht häufiger an als andere Menschen. Mehr noch, in den Universitätsbibliotheken der philosophischen Institute werden mehr als doppelt so oft Bücher zum Thema Ethik gestohlen als zu allen anderen philosophischen Disziplinen. Hyde sieht darin den Beleg für seine These, dass Emotionen unsere Moral nicht nur beeinflussen, sondern vielmehr festlegen und dass die Vernunft keine Macht über diese Emotionen hat. In Hydes Sinnbild geht der Elefant, die emotionale Intuition, stur seinen Weg, während der Reiter, die Vernunft, hilflos auf dem Rücken des Dickhäuters sitzt und sich und anderen einredet, er gäbe die Kommandos. Schwitzgebels Studie ist sicherlich suggestiv, für die Moralpsychologie allerdings wenig aussagekräftig, da sich Test- und Vergleichsgruppe zu sehr ähneln, als dass große Unterschiede zu erwarten wären. Hätte Schwitzgebel ermittelt, wie viele Ethiker Vegetarier sind und den Prozentsatz mit der Gesamtbevölkerung verglichen, wäre sicherlich deutlich geworden, dass sich das Studium der Moralphilosophie auch auf die gelebte Moral auswirkt.